Meine Damen und Herren, schön, dass Sie so lange durchhalten, liebe Seniorinnen und Senioren, auf unserem Seniorennachmittag hier auf dem Ruhrter Hafenfest. Eine Geschichte muss ich noch nachreichen von den Meidericher Vizemeistern. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Gott sei Dank. Meidericher Vizemeister, wir wissen alle, es gibt einen mittlerweile relativ berühmten Verein, der war in der Gründung der Bundesliga, in der ersten Saison, noch gar nicht dabei. Es gibt auch sonst überhaupt keinen Grund, sich für diesen Verein zu interessieren. Aber als ich vor ein paar Jahren nach Duisburg, Ruhrort, gezogen bin, habe ich hier beim Hübi häufiger mal abends einen Menschen entdeckt, der also wirklich komisch war. Ich meine, wir kennen gerade in Ruhrort, gerade Ruhrort ist die Heimstätte abartigster sexueller Neigungen und total perverser Vorlieben und so. Das ist also der komplette Wahnsinn, was hier so zusammenkommt. Das ist schon doll, das ist auch ekelhaft. Gott sei Dank stellen die meisten das auch bei YouTube rein, was die so machen. Das sind fiese Sachen, die man da zu sehen bekommt. Aber das, was ich da gesehen habe, abends beim Fußballkurier hier, das war noch fieser. Da saß einer mit einem roten T-Shirt, mit so einem roten Trikot. Und ich habe gedacht, okay, FC Köln irgendwie, hat sich auf dem Heimweg verlaufen und ist jetzt hier gelandet. War aber gar nicht FC Köln, das war FC Bayern. Das Schöne ist, er zieht jetzt weg. Morgen kommt der Umzugswagen für unseren Bayern-Sieg. Und deswegen singen wir jetzt alle: Junge, komm nie wieder nach Haus. Also, bitte mit einem kräftigen Applaus verabschieden wir den Bayern-Sieg, den letzten ernsthaften Bayern-Fan. Es ist eine unheilbare Krankheit. Es ist seit 40 Jahren, seit der Bayern-Fan, ist kein Mittel gefunden worden. Er ist der einzige. Ebola-Virus ist ein Schiss dagegen, aber er ist einfach nicht zu heilen. Deswegen schicken wir ihn jetzt in Quarantäne nach Rügen. Da kann er keinen mehr anstecken. So, also, Sie, ne? Tschüss. So, jetzt aber, wie gesagt, Schützenfest fällt aus, Seniorennachmittag fällt aus. Was außerdem, ja bitte, gib ihm Hafenwasser, auf jeden Fall. Was außerdem noch ausfällt, ist die Hafenkirmes. Sie haben es nicht gewusst. Es ist so, Sie haben vielleicht auch am Mühlenwalde gesehen, die haben ein bisschen aufgebaut und so. Das war aber nur Fake, um für den Eröffnungsabend ein bisschen Publikum zu kriegen und um so zu tun, als wäre das ein normales Ruhrter Hafenfest. Das ist es leider nicht. Sie sehen Bernhard Weber hier, einen der Organisatoren, mit geknickter Miene. Sehen Sie ihn hier stehen? Was das für? Hast du Künstler da draufstehen? Der hat da Künstler draufstehen. Das muss man sich vorstellen. Kreativ bei dir, Ruhr. Das macht ihr mit so einem Kackentrainer direkt zum Künstler. Nee, na super. Natürlich ist er Künstler. Du spielst auch deiner Keyboard, ne? Ja, sicher. Also, aber vorher, meine Damen und Herren, leider, wie gesagt, aus Sicherheitsgründen, die Treppe ist 5 cm zu schmal geworden. Sie haben das gesehen, wir haben eine Treppe von der Mühlenweide runtergebaut, die ist 5 cm zu schmal geworden. Die Hafenkirmes darf nicht stattfinden. Aber, Gott sei Dank, wie das immer läuft, hat der Hübi die Rechnung, die Rettung, die Rettung nicht. Eine freundliche Federstung vom Allerfeinsten. Der Hübi hat die Rettung parat, denn die Hafenkirmes des diesjährigen Ruhrter Hafenfestes findet jetzt hier auf dem Seniorennachmittag des Ruhrter Hafenfestes statt. Wir werden jetzt die Hafenkirmes durchführen. Wir begrüßen unseren Schiffsschaukelbremser, Klaus Steffen. Ich bitte um einen herzlichen Applaus. Und jetzt, meine Damen und Herren, lassen Sie sich verzaubern von der Ruhrter Hafenmentalkirmes. Kommen Sie bitte näher her. Meine Damen und Herren, Liebe Gedenkung, dabei sein hier unser außergewöhnliches Fahrgeschäft, unsere außergewöhnliche Rauminstallation. The Tunnel of Change. Meine Damen und Herren, jetzt hier mit dem Lösung erstehen und Eintrittskarten jetzt hier ziehen für unser Fahrgeschäft, der Tunnel of Love. Tunnel of Love ist hier vorne. Kommen Sie bitte hier hin. Die Lose heute am ersten Tag der Aufklärung ist umsonst frei dabei sein. Kommen Sie mit mir, kommen Sie her, kommen Sie her. Kommen Sie zu mir, kommen Sie zu mir. Greifen Sie die Lose für den Tunnel of Change und gehen Sie zur Tonne da vorne. Gehen Sie durch den Tunnel of Change hier vorne. Die kleine Rauminstallation, große Erfolge gefeiert auf der Kleiner-Kirmes, große Erfolge gefeiert auf dem Oktoberfest 2009, große Erfolge gefeiert auf der Bürgerkirmes im letzten Jahr. Greifen Sie zu, nehmen Sie sich ein Ticket. Kommen Sie her, heute am ersten Tag kostenfrei. Gehen Sie zu Tommy Beck, heute umsonst für Sie Einstiegsangebot. Einstiegsangebot bei Tommy Beck. Gehen Sie durch den Tunnel der Verwandlung. Machen Sie Platz hier vorne, machen Sie Platz, kommen Sie durch. Halten Sie zu, kommen Sie näher, holen Sie sich hier den Eintrittskarten, heute umsonst. Einstiegsangebot, Einstiegsangebot, kommen Sie jetzt zu mir, meine Damen und Herren. Mir noch Karten vorrätig, kommen Sie, meine Damen und Herren. Genießen Sie das Blue Abendfest, genießen Sie die Kirmesatmosphäre schon heute. Seien Sie dabei. Seien Sie jetzt dabei. Kommen Sie zu mir. Und gehen Sie durch diesen außergewöhnlichen Tunnel der Veränderung. So, meine Damen und Herren, wir klären Ihnen dieses Fahrgeschäft. Kommen Sie wieder her. Kommen Sie wieder her. Nehmen Sie sich jetzt die Eintrittskarten, nehmen Sie sich die freien Eintrittskarten und gehen durch den Tunnel der Veränderung. Alte werden wieder jung. Unreife erlangen Reifheit. Ihre Fragen, die Sie in Ihrem Leben gelöst haben möchten, Ihre Probleme, werden im Tunnel der Veränderung, the Tunnel of Change, gelöst werden. Heute als Einstiegsangebot auf Kosten des Zum Hübi, der Kuberts hat einen ganzen Korb Freifahrscheine ausgegeben. Kommen Sie und nehmen Sie teil an dieser wunderbaren Fahrgelegenheit bzw. Standgelegenheit im Tunnel of Change. Gehen Sie durch. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Tunnel of Change, hier sind noch 300 freie Karten, greifen Sie zu, Tunnel of Change, Zuckerwatte, hier vorne wird ausgegeben, seien Sie dabei, wird Sie dabei sein, die Damen vorne, die Herren, kommen Sie näher, ich habe noch zahlreiche Fahrchips hier zu vergeben, kommen Sie näher, meine Damen und Herren, kommen Sie dabei sein, kommen Sie dabei sein, bleiben Sie zurück, dabei sein einmal. Nehmen Sie sich einen Wunsch vor. Gehen Sie hindurch. Ihr Wunsch wird Ihnen erfüllt werden. Sensationelle Erfolge gefeiert. Ja. Ja, leider. Ich guck mal, ob es noch länger geht. So, greifen Sie zu, die Lose sind jetzt hier, wenn wir von Asien gehen. Gehen Sie durch den Tunnel. Haben Sie einen Wunsch? Wünsche gehen in Erfüllung, im Tunnel der Veränderung, der Tunnel of Change, gehen Sie durch die Door of Wonder. Jetzt dabei sein und wieder geht die Tür auf. Bei Tommy Beck, geben Sie Ihre Eintrittskarten ab und gehen Sie durch. Genießen Sie eine einmalige Veränderung. Hier sehen wir Menschen verjüngt. Finanzielle Sorgen, meine Damen und Herren, werden sich in nichts auflösen, wenn Sie durch den Tunnel of Change gehen. Eheprobleme, familiäre Probleme, Probleme am Arbeitsplatz, endgültig beiseite gefegt. Mit diesem kurzen Aufenthalt im Tunnel of Change gehen Sie durch die Tür der Verzauberung. Dorf Wander, großer Erfolge auch in Amsterdam. Großer Erfolge auf dem Dom in Hamburg, meine Damen und Herren. Heute exklusiv am Ruhrorte-Hafenfest hier beim Rübi in der Sneak Preview. Hier zu dabei sein, jetzt rein in die Tür, öffnet sich gerade, Plätze frei. Und jetzt einfach dazu stellen, jetzt einfach, das ist toll, das ist wunderbar. Das ist Kirmes, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich jetzt wieder an, die Tür öffnet sich so gleich wieder. Meine Damen und Herren, hier ist was los. Hier auf der Kirmes, auf dem Abendfest, da ist wirklich was los, meine Damen und Herren. Kommen Sie jetzt dabei sein! Es sind noch Freikarten da! Sind noch Freikarten! Wir haben noch reichlich Freikarten, meine Damen und Herren! Greifen Sie zu! Und jetzt wieder hier dabei sein! Sagen Sie Ihren Geldsorgen Lebewohl! Ihr Wunsch wird in Erfüllung gehen. Lange Jahre bekannt als der Jungbrunnen, der Wunschbrunnen, der Goldesel. Heute als Tunnel of Change hier beim Himmel. Seien Sie dabei. Gehen Sie hindurch. Das ist Tanja Filmi. Die Achterbahn ist direkt da vorne aufgebaut. Sie sehen es vielleicht nicht. Die Rampenbahn. Der Tunnelablauf. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Hummel über das Abendfest. Jetzt. Gehen Sie ein zweites Mal, wenn Sie einen zweiten Wunsch haben. Es gibt noch Rosa, es gibt noch Eintrittskarten. Gehen Sie durch. Tonyback, wie ist die Resonanz? Super! Super! Das war super! Tunnel of Change! Tunnel of Sie in Bewegung. Immer, es kommt ein Wetter im Programm. Wir machen die Tür wieder zu und überlassen den Musiker an die Bühne. Die Tür zu halten, Kirmes. Wenn Sie die Tür mal schließen. Okay, wir machen die Tür zu. Applaus bitte für Klaus Steffen, der einmaligen Klaus Steffen, Erfinder des Ruhrliedes. Nächstes Mal macht er wieder den Mann mit den drei Köpfen. Dankeschön. So. Meine Damen und Herren.